In Berlin wird's heiß hergehen, wenn sie Yanks go marching in, so der Glenn Miller-Titel. Dazu gehörte 1944-45 keine Hellseherfähigkeit mehr, um das voraussagen zu können. Wer in Deutschland hell hören wollte, konnte das zumindest im Süden des Landes fast während der Dauer des ganzen Krieges, wenn er eine bestimmte Sendefolge des schweizerischen Radio Beromünster einstellte. Ganz leise natürlich. Die wöchentliche Weltchronik des Jean-Rodolphe von Salis nämlich. Von ihm hat wohl eine ganze Generation im Süden unseres Landes politisch gelebt, soweit sie wollte und konnte. Im Deutschen Rundfunkarchiv gibt es von Salis Weltchroniken nur einen winzigen Ausschnitt vom 9. Juni 1944. In die Berichtswoche fallen zwei Daten, die voraussichtlich zu den bedeutungsvollsten und folgenschwersten des gegenwärtigen Krieges gezählt werden müssen. Am 4. Juni hielten amerikanische und englische Truppen ihren Einzug in Rom und am 6. Juni begann die Invasion Frankreichs durch die englische und amerikanische Armee. Dies geschah genau 4 Jahre nach dem Rückzug der geschlagenen britischen Expeditionsarmee aus Dünkirchen, fast 4 Jahre nach der Kriegserklärung Mussolinis an England und Frankreich. Am historischen Balkon des Palazzo Venezia in Rom, von dem aus Mussolini den Eintritt des faschistischen Italien in den Krieg verkündet hatte, wehen seit einigen Tagen friedlich nebeneinander die britische, amerikanische und italienische Fahne.